Kundgabe 744. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.01.1939. Zusicherung des Schutzes für einen Streiter Gottes. Verbirg dein Antlitz nicht vor dem Herrn, wenn er dich erwählet in seiner Huld. Gib deine Seele ihm zu eigen und lasse dich vom Willen des Herrn lenken. Dann wird sich dir der Herr nahen in einer Gestalt, dass dein Herz ihn erkennen wird. Und ebenso wird deine Zunge gelöst sein, und überaus leicht verständlich wird dir das Wort des Herrn zugehen. Denn dann nahet die Stunde, die dich zum Streiter für seinen Namen machen soll. In unglaublich kurzer Zeit gehen dir jene geistigen Kräfte zu. Vermöge derer, es dir ein leichtes sein wird, aus jeglichem Gebiet Belehrung zu geben und alle Einwendungen von feindlicher Seite treffend zu widerlegen. Es wird dies vonnöten sein bei der Kampfesweise, die dem Gegner eigen ist, und doch werden die wenigsten auch hier ein sichtbares Wirken der Gottheit erkennen wollen und daher zu den schärfsten Gegenmitteln greifen, einen Vertreter der reinen Lehre Gottes unschädlich zu machen. Doch ihr Streben ist umsonst. Immer werden unvorhergesehene Ereignisse ihre Absichten durchkreuzen, und du gehst ungefährdet durch viele solche Anfeindungen hindurch. Denn es waltet und wirket Gottes Liebe und Weisheit und fügt alle Geschehnisse zum Nutzen der Menschheit, wenn diese sich nicht mit vollem Willen widersetzet. Doch wer nach Gottes Willen und zu seiner Ehre tätig ist, wird sich jeglicher Anfeindung der Menschen entziehen können, weil es ja Gottes Wille ist, dass er diesen Wirkungskreis erhalten hat und er darum geschützet ist so lange, bis er sein Amt erfüllt hat, zur Ehre Gottes. Doch für Gottes Wort und den Namen des göttlichen Erlösers zu streiten, ist eine Aufgabe von so großer Bedeutung, dass dem dienenden Erdenkind jeder Schutz zugesichert ist von oben. Und ihm wird sonach nicht ein Härchen gekrümmt werden dürfen, so es nicht der Wille ist. Wem der Herr aber seinen Schutz verheißet, der soll feststehen, im Glauben und in der Zuversicht, dass der Vater stets seines Kindes gedenkt. Es wird gleichsam unantastbar sein und mit solcher Kraft seines Amtes walten können, dass der Erfolg nicht ausbleiben wird, dass der Weg zum himmlischen Vater doch von vielen beschritten werden wird, die in dem Wort, das sichtbar den Menschen zugänglich gemacht wurde, das rein göttliche Wort erkennen und nach ihm zu leben sich bemühen. Und so soll dein Wirken auf Erden bald einsetzen zum Segen der Menschheit, denn die Zeit ist nahe, wo sich scheidet Gut und Böse, Licht und Finsternis, Lüge und Wahrheit, wo mit feuriger Schrift der Weg nach oben gewiesen wird. Amen.